tumbala, tumbala laika, tumbala, tumbala, tumbala laika, tumbala laika, spielbala laika, tumbala laika, freilich soll sein. Steht der Bucher, steht und tracht, tracht und tracht, a ganze Nacht. Wemen zu nehmen und nicht verschämen, wemen zu nehmen und nicht verschämen. Tumbala, tumbala, tumbala laika, tumbala, tumbala, tumbala laika, tumbala laika, spielbala laika, tumbala laika, freilich soll sein. Mädel, Mädel, ich will bei den Fregen, was kann wachsen, wachsen und regen, was kann brennen und ich auf Herren, was kann Bändchen weinen und brennen. Tumbala, tumbala, tumbala laika, tumbala, tumbala, tumbala laika, spielbala laika, tumbala laika, spielbala laika, freilich soll sein. Tumbala, tumbala, tumbala laika, tumbala, tumbala, tumbala laika, spielbala laika, tumbala laika, spielbala laika, freilich soll sein. Narischen Bucher, was darfst du fragen? A Städtchen wachsen, wachsen und regen. Liebe kann brennen und ich hab gern. A Gas kann bänken, weinen und rennen. Tumbala, tumbala, tumbala laika, tumbala, tumbala, tumbala laika, spielbala laika, tumbala laika, spielbala laika, freilich soll sein. Tumbala, bala, tumbala, bala, tumbala laika, tumbala, bala, tumbala, bala, tumbala laika, spielbala laika, tumbala laika, spielbala laika, freilich soll sein. Tumbala laika, spielbala laika. Spielbala laika, freilich soll sein. Freilich soll sein.